Das ist sicher nicht schlecht. Doch was sich niemand fragt, ist, wie man den armen Menschen in abgelegenen Gegenden ermöglichen könnte, ein Elektroauto zu kaufen. Wie Kinder von Menschen, die in verfallenen Häusern leben, die Möglichkeit bekommen, als junge Erwachsene in eine Studentenstadt zu ziehen. Die Bevölkerung stört sich daran, den Abstieg des unmittelbaren Umfelds beobachten zu müssen und vergisst dabei, das Untensein an sich zu kritisieren. Die Armut und Benachteiligung, die sich über Jahre eingeschliffen hat, lässt sich verdrängen. Die plötzliche Verschlechterung einzelner Aspekte des Lebens ist offensichtlicher. Verbessert sich allerdings die Lebenssituation für eine andere Gruppe, erzeugt das ebenso Ressentiments, wenn Flüchtlinge aus Sporthallen in Container ziehen. Wenn Arbeitslose 5 Euro mehr im Monat bekommen, dann bemerkt man plötzlich die eigene Deprivation, die vorher einfach das Leben war. Wer arbeitslos ist, bemerkt die eigene Deprivation hingegen konstant. Wahrscheinlich ist das die einzige Gemeinsamkeit im Leben aller Arbeitslosen, das Fehlen der Dinge, die essentiell sind.